Habt ihr auch schon mal an der Kiellinie beim Seehundbecken gestanden und die Forschungsschiffe des Geomar bewundert und davon geträumt, wie es wohl ist, damit über die Weltmeere zu fahren? Für Greta Wunderlich ist dieser Traum wahr geworden. Sie studiert Biochemie und Molekularbiologie an der CAU und war über Weihnachten und Silvester ungefähr einen Monat auf der FS Sonne unterwegs. Das Forschungsschiff ist ungefähr doppelt so groß wie die Alcor, das größte Schiff vom Geomar, was man manchmal beim Seehundbecken liegen sehen kann. Von Gran Canaria über den Atlantik, durch den Panamakanal nach Ecuador. Eigentlich sollte das nur eine Transitfahrt sein, wurde dann aber für Forschungszwecke genutzt. Greta erzählt uns, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass sie auf dieser Forschungsfahrt mitfahren durfte. Es war ein ziemlicher Zufall eigentlich, weil eine Mannschaftskameradin von mir am Geomar arbeitet und die hat mir dann einen Screenshot von der Route geschickt, so ein bisschen als Teaser und dann so, hier sind so ein paar Randinfos, habe mich gefragt, ob ich mit will, weil die noch Stellen zu besetzen haben. Und dann war ich erstmal ganz schön perplex, habe dann aber meine Daten dahin geschickt und darum gebeten, ein Vorstellungsgespräch zu machen. Und als das dann einigermaßen gut gelaufen ist, konnte ich dann ein bisschen Probearbeiten quasi. Wie lange vor der Ausfahrt war denn diese Bewerbungsphase und das Probearbeiten? Ich glaube, erstmal Kontakt habe ich irgendwie im August zu denen aufgenommen und dann habe ich im September, Oktober und November immer mal was sozusagen vorbereitet für die Fahrt am Geomar. Wie hast du dich denn allgemein darauf vorbereitet? Also wir haben einige Stunden lang am Gerät gemessen, mit dem wir dann auch vor Ort gemessen haben, weil das auch wirklich nötig war, sonst wären wir vor Ort wirklich aufgeschmissen gewesen. Und ich persönlich, ich habe halt sehr viel mich ausgetauscht mit anderen Leuten, die schon mal auf Ausfahrten waren, um so festzustellen, was brauche ich, was muss ich mitnehmen, worauf kann ich mich einstellen. Und dann habe ich ein paar Sachen noch eingekauft und zum Glück rechtzeitig schon mit dem Container ein paar Sachen mitgeschickt, damit meine Tasche das auch alles gepasst hat. Und hast du alles dabei gehabt? Ich hatte Sommerklamotten mit und das war auch wirklich wichtig, weil es teilweise extrem warm war und man dann selbst in klimatisierten Räumen irgendwie total heiß war. Und ich hatte eine Hängematte mit. Das war sehr gut, weil man dann mal in der Sonne baumeln konnte, wenn man Feierabend hatte. Und eine Yogamatte. Das war auch wirklich ziemlich gut, weil man sich doch ziemlich verspannt hat, wenn man immer stundenlang die gleiche Bewegung gemacht hat. Und ein paar Snacks hatte ich noch mit. Also so Nüsse und Studentenfutter. Das war dann ganz gut. Und dann ging es Anfang Dezember auch schon los auf große Fahrt. Was war denn deine Aufgabe an Bord und wie sah der Arbeitsalltag aus? Meine Aufgabe an Bord war eigentlich, DMS zu messen. Das ist ein Spurengas, was ziemlich flüchtig ist und aus den Wasseroberflächen dann in die Luft diffundiert und als Wolken-Nukleationszone gilt. Das heißt, beeinflusst das Klima, indem es sozusagen die Strahlen reflektiert, die Sonne auf die Erde strahlt, dadurch, dass es eben Wolken bildet oder Partikelansammlungen befördert. Und das gilt als ein sich selbst regulierender Kreislauf, weil dann das von den Bakterien produzierte DMS weniger wird, wenn weniger Licht auf den Ozean strahlt. Meine Laborpartnerin und ich haben uns die 24 Stunden des Tages aufgeteilt. Jede von uns hat theoretisch 12 Stunden lang Schicht gehabt. Dabei haben wir das aber gesplittet in 8 und 4 Stunden, damit man halt nicht 12 Stunden durcharbeiten muss. Und wir hatten ja einige Zeitverschiebungen, aber ich habe Schiffszeit um 3 Uhr morgens angefangen und dann bis 11 Uhr gearbeitet. Aber wir hatten nur alle 3 Stunden Probenentnahme und dann hat das so eine halbe Stunde gedauert, das zu analysieren. Das heißt, ich hatte theoretisch, wenn ich um 3 die Probe genommen habe, war ich um 3:30 fertig und konnte dann erstmal noch 2 Stunden schlafen, bis ich wieder aufstehen musste zur nächsten Probe. Man war ziemlich getaktet nach dem Essen. Also immer, wenn es Essen gab, war man wach und ich bin dann noch essen gegangen. Es gab auch manche, die das Frühstück geskippt haben, aber ich habe jedes Essen mitgenommen. Abgesehen von der tollen Chance, auf so einem Forschungsschiff zu arbeiten, ist die Karibik ja auch ein Gebiet, in das man eher nicht so oft kommt. Hast du denn viel gesehen, während ihr unterwegs wart? Ich glaube, die ersten 2 Wochen auf dem Atlantik haben wir halt nur Wasser gesehen und alle paar Tage mal ein Schiff. Also es war wirklich nichts, auch keine Vögel oder so. Und dann sind wir irgendwann zwischen der Dominikanischen Republik und Puerto Rico durchgefahren. Und da haben wir für ein paar Stunden dann so Landstreifen am Horizont gesehen. Aber sonst waren wir auch viel auf dem offenen Meer. Ich habe Pilotwale gesehen, also die zählen zu den Delfinen, aber auch noch andere Wale, da waren wir uns ja nicht sicher, was das genau für Tiere waren. Es gab einige Leute, die Delfine gesehen haben. Ich gehörte leider nicht dazu. Und auch Schildkröten und natürlich ganz viele fliegende Fische. Die fand ich auch ziemlich cool. Ach so, wichtige Frage. Bist du seekrank geworden? Gar nicht. Also ich gehöre wirklich zu den Glücklichen, die nichts gemerkt haben. Ich habe prophylaktisch so Anti-Seekrankheitstabletten genommen und dann habe ich gar nichts gemerkt. Dann habe ich die nach 2, 3 Tagen abgesetzt und mir ging es genauso wie vorher. Also wurde durch die Tabletten nicht müde und ich war nach den Tabletten nicht durch Übelkeit geplagt oder so. Aber es gab einige Leute, die damit sehr schwer zu kämpfen hatten, auf jeden Fall. Wie hast du denn deine Freizeit verbracht, also wenn du jetzt nicht gearbeitet hast? Ich habe viel in der Sonne gelegen, in der Hängematte und gelesen. Es gab auch einige Momente, wo man dann mal zusammen Yoga gemacht hat in einer größeren Runde. Oder es gab auch einige nette Abende, die wir dann miteinander verbracht haben. So ein bisschen Tischtennis und Tischkicker war dann noch am Start. Kannst du vielleicht, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, erzählen, was es auf diesem riesigen Schiff so alles für Räume gibt? Also es gab den Hangar, das war so der große Raum, das ist eigentlich auch ein Laborraum. Also da haben auch Leute ganz normal gearbeitet, aber da war eben eine riesige Fläche und wenn gerade keine Maschinen da standen oder Geräte, dann konnte man da halt einen Tischtennisplatte oder einen Tischkicker hinstellen. Es gab einige Laborräume, wo wir auch also mit anderen Gruppen noch drin gearbeitet haben. Also wir hatten jetzt nicht unseren Laborraum für uns alleine. Und dann gab es noch die Bibliothek, es gab eine Sauna, da war ich auch zweimal drin und es gab einen Fitnessraum, da war ich nicht drin. Dann die Messe natürlich, wo gegessen wurde drin und unsere Kabine. Auf der Brücke war ich nur relativ selten, aber das war eigentlich auch ein Ort, wo man öfter mal hätte sein können, wenn man jedenfalls die Leute nicht genervt hat, die auf der Brücke waren. Und ansonsten die Decks, also das Peildeck oder das Sonnendeck, da hat man auch viel Zeit verbracht. Also Weihnachten habt ihr in der Sargasso-See verbracht und Silvester wart ihr in Jamaika. Kommt da überhaupt Weihnachtsstimmung auf? Also, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Es gab 2 Tannenbäume, die wir geschmückt haben weihnachtlich. Tatsächlich waren wir am 24. abends auch in einer Region ziemlich weit im Norden vom Atlantik, also auf der Höhe von Florida. Und da war ziemlich Sturm. Also, es hat auch geregnet und es war trüb und nicht so warm, wie wir es dann gewohnt waren. Das hat so ein bisschen Weihnachtsstimmung aufgebracht, Kieler Weihnachtsstimmung. Aber wir haben auch so festlich zusammen Weihnachten gefeiert mit Liedern, die wir gemeinsam gesungen haben oder Klavier, klassische Musik, die wir gehört haben. Und wir haben auch gewichtelt. Das war alles sehr, sehr weihnachtlich eigentlich. Und dann haben die unterschiedlichen WissenschaftlerInnen, also aus den verschiedenen Nationen, wir waren ja ziemlich viele Nationen, haben dann auch noch so typische Weihnachtsbeiträge aus ihren Heimatländern mitgebracht. Wir haben ein norwegisches Märchen gehört. Das war ziemlich schön. Wir haben auch Charade gespielt. Das haben die Briten mitgebracht. Dann hat eine Wissenschaftlerin, die von einem dänischen Institut kam, erzählt, wie sie überhaupt zum Christentum gekommen ist. Das war auch mal ganz spannend, weil es war sonst recht wenig christlich, das ganze Weihnachten. Und wir haben auch ein Gedicht gehört von unserer Fahrtleiterin, ein Weihnachtsgedicht. Und wie war es jetzt zurückzukommen? Also vermisst du irgendwas vom Schiff? Also ich vermisse auf jeden Fall, dass ich nicht für mich kochen muss. Das ist schon wirklich sehr schön. Wobei ich natürlich jetzt entscheiden kann, was ich wann esse. Das ist wiederum eigentlich ganz schön. Ich vermisse auf jeden Fall die Menschen auf dem Schiff. Also neben der Arbeit waren da wirklich ziemlich viele coole Personen, WissenschaftlerInnen dabei. Das Wetter vermisse ich auch sehr. Das ist in Kiel jetzt natürlich nicht so schön. Aber ich bin sehr froh, wieder hier zu sein. Zum Beispiel, also die Leute, die ich hier wieder um mich herum haben kann. Oder dass ich jetzt wieder schlafen kann in einem geregelten Zyklus und nicht unterbrochen von Arbeit. Das ist doch wirklich sehr schön.